Die Menschen, die mich ja jeden Tag im Viertel sehen und die auf meiner Seite stehen, die können sich sicher fühlen, weil sie alle wissen, ich bin da. Umso mehr haben sie Grund, mich zu lieben. Aber die Menschen, die nicht auf meiner Seite sind, die sind vorsichtig, weil sie genau wissen, ich bin da. Und deswegen haben sie guten Grund, mich zu fürchten. Yeah, motherfucker! Er ist einsam seit 20 Jahren und das ist der Grund. Und wenn du jetzt Druck auf ihn ausübst, wird es mit ihm so weitergehen und das werde ich auf keinen Fall teilen.